Hatte der Attentäter im Thalys von Amsterdam nach Paris Verbindungen nach Deutschland? Offenbar nicht. Die Frage war aufgekommen, weil der 25-jährige Marokkaner am 10. Mai am Flughafen Berlin-Tegel in ein Flugzeug nach Istanbul gestiegen war. Dementsprechend haben die deutschen Sicherheitsbehörden seit dem Wochenende intensiv nach Hinweisen auf eine Verbindung nach Deutschland gesucht. Allerdings finden sich keine Hinweise darauf, dass Ayub el-Kasani länger in Berlin oder anderswo in Deutschland gewesen wäre oder Verbindungen zu deutschen Islamisten gehabt hätte. Das erfuhr das rbb-Inforadio in Sicherheitskreisen. Der Marokkaner hatte von 2007 bis 2014 in Spanien gelebt und war den Behörden dort wegen Drogendelikten aufgefallen und auch durch radikal-islamistische Hetze. Der Marokkaner war am Freitag in Brüssel in den Thalys von Amsterdam nach Paris gestiegen, bewaffnet mit einer Kalaschnikow, einer Pistole und mehreren Magazinen mit Munition. Dem Einsatz zweier US-Soldaten im Zug sowie eines britischen Touristen ist es zu verdanken, dass el-Kasani schnell überwältigt wurde, andernfalls wären möglicherweise zahlreiche Menschen gestorben. So glimpflich dieser Anschlag ausgegangen ist, wirft er allerdings die Frage nach der Sicherheit in Zügen auf. Also der Einsatz von mehr Streifen in den Zügen wäre mit Sicherheit sinnvoll, sagt Jörg Radek, Sprecher der Polizeigewerkschaft GdP. Allerdings? Aber die Bundespolizei hat zurzeit schlicht und ergreifend überhaupt nicht das Personal, für 2 Milliarden Bahnreisende pro Jahr diese Sicherheit zu garantieren. Aktuell sei die Bundespolizei personell nicht einmal in der Lage, so Radek, Taschendiebstähle an den Bahnhöfen aufzuklären. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte der Idee, Züge mit Sicherheitspersonal auszustatten, bereits gestern eine Absage erteilt. Ich kann mir nicht vorstellen, in jede S-Bahn und in jeden Zug Sicherheitsbeamte zu stellen. Da, wo wir große Gefährdungen haben, da, wo wir Hinweise haben, müssen wir den Zugverkehr möglicherweise etwas stärker in den Blick nehmen als in der Vergangenheit. Belgiens Regierungschef Louis Michel will für die internationalen Thalys-Züge Gepäck- und Ausweiskontrollen einführen. Der Thalys verkehrt zwischen Amsterdam und Paris sowie zwischen Paris und Köln. Der Fokus auf internationale Linien oder Hochgeschwindigkeitszüge scheint jedoch wenig sinnvoll. In der Vergangenheit hatten es islamistische Attentäter eher auf Regionalzüge abgesehen. So 2004 in Madrid, als in mehreren Regionalzügen Bomben detonierten, 191 Menschen kamen dabei zu Tode. In Deutschland deponierten islamistische Attentäter 2006 in 2 Regionalzügen im Raum Köln-Aachen Koffer mit Sprengsätzen, die jedoch nicht funktionstüchtig waren. Im Ergebnis dürfen seitdem übrigens Polizisten in Uniform, auch privat, umsonst Bahn fahren, um auf diesem Wege eine größere Polizeipräsenz in Zügen zu erreichen.